SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Eine verkürzte Arbeitswoche. Im ganzen Clubland Schweiz relativ ein mildes, frühsommerliches Wetter. Und Freitag oben. Das kann ja nur perfekt sein und eignet sich natürlich hervorragend für ein wildes, exzessives Partywochenende. Somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Ich bin die nächsten 3 Stunden für dich hier zuständig, dass die elektronisch-urbane Clubmusik nicht zu kurz kommt. Und ich habe eine geballte Ladung Techno aus Rom, Progressive House aus Venedig. Ja? Venedig, die haben tatsächlich eine kleine, feine Szene und Vito bringt noch sehr verspulte Sounds aus Montreal. Alles schön zusammen, kompakt gefasst mit dem Thema Organium und Interference. Anfangen möchte ich mit einem von diesen Technopoeten schlechthin. Nein, nicht der James Holden, aber fast. Also ein durchdrehter Typ, und zwar der Max Cooper, hat gerade vor einer Woche seine neue EP released und sie ist, wieder einmal tanzbar. Dementsprechend hat sie natürlich hier Platz jetzt gefunden, heute oben in meiner Playliste. Das ist die brandneue Scheibe von Max Cooper, 4-Ton Reflections. Schön reise ich mit, viel Spass. davon, er kommt aus England und zwar von einem recht frischen Projekt namens Essential. Die haben gerade mal zwei Tracks draussen. Das ist der zweite und der ist unglaublich gut. Hat schon riesigen Support bei diversen Superstar-DJs. Spielt aber an sich keine Rolle. Wenn der Track gut ist, dann läuft er doch und das ist definitiv. Das ist Sensor mit Sunshine. Das gibt es in vier verschiedenen Versionen. Ich habe mich natürlich für den Clubmix entschieden. Hat ein bisschen mehr Drive in sich. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit den brandneuen Sounds aus Venedig, aus Rom und aus Montreal findest du auf srf.ch/mentalx. Dort findest du nach der Sendung Playlist und natürlich auch den Podcast zum gratis Downloaden. Sensor mit Sunshine. hat wahrlich ein unglaubliches Sex-Appeal. Und schon, wo der Track am letzten Freitag zum ersten Mal in der Sendung vorgestellt habe, während er gelaufen ist, habe ich gefunden, so, der wird noch eine Zeit verweilen in meiner Plattenkiste. Zum zweiten Mal heute oben mit dabei, das ist einer der Albumtracks von dem neuen Superflu-Album, nämlich Goza. britische Anshuna Deep Label ist eben genau so ein Imprint, wo du wirklich kannst zu 90% drauf gehen, was dort rauskommt, ist der absolute Kracher. Nein, diese Woche hat das House Label vor Abauf und Beyond wieder einmal mehr geschafft, wirklich mit einem Monster führen zu kommen. Und zwar vom Newcomer Koe. Das Dato relativ unbekannt. Na gut, wenn du einen Plattenvertrag eben auf Anshuna Deep hast, wird sich das relativ schnell ändern. Das ist neu. Das ist Koel mit Another Land. We'll be right back.

Underground Sound aus Montreal. Und zwar von dem Projekt namens Flowers and Sea Creatures. Es sind drei Produzenten, viel mehr ist nicht bekannt, aber sie haben ein paar gute Releases gehabt in den letzten 3-4 Jahren. Und das da, naja, im Moment ist das für mich so der beste Track, den sie bis dato produziert haben. Und zwar Battle Tomorrow. Und das ist eine Zusammenarbeit mit dem Dustin Nantes. Ein Essential Tune von einem richtig oben. Already knew this before you because that's what deep breathing does. So sit back and listen to the song. Open our minds. Thompson sein Sound vermisst. Der Phil Thompson war so der erste wirkliche britische Superstar im Bereich des Tech House. Er war noch einer der Hauptacts auf dem brandneuen Bedrock-Label, so 2000 und 2001. Und er hat wirklich einen Killer-Track nach dem anderen rausgelassen. Irgendwann ist es dann einfach zu viel geworden. Und dann hat er gefunden, so, ich pausiere. Das ist 12 Jahre gegangen. Und jetzt vertauchen wieder vereinzelt neue Tracks von Phil Thompson, a.k.a. Moonface, auf. Und das hier ist die Comedy auf Mirabelis. Das ist ein Moonface, und zwar mit We Are One. Sensationell. Kosmos und Maxi Devine gehören seit Jahren zu den absoluten Top-Player aus Italien. Und nein, sie kommen nicht aus der Party-Metropole, wie zum Beispiel Mailand oder Rom. Sie kommen aus Venedig. Und ich kann dir aber sagen, wo ich letztes Jahr Venedig besucht habe, die haben eine Underground- und eine Techno-Szene. Allerdings, sie sind natürlich ein bisschen außerhalb und schön versteckt. Und dort sind sie eben die absoluten Superstar, das Duo. Jetzt allerdings für das neue Release auf Kidball Music geht der Verus mal auf eine Solo-Fahrt und hat ein EP produziert. Und du hörst einen absoluten Club-Smasher. Das ist der Verus vom Duo Verus und Maxi Devine. Und zwar mit Arp. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Thank you. Das ist SRF Virus am Freitag oben. Ich bin der Mental X und wir reisen noch weitere 2 Stunden in die fantastische Welt von der Elektronika. Und als regelmäßiger Zuhörer von mir weiss es natürlich, wenn man einen Track ganz besonders erpasst oder super exclusive ist, dann ist es Essential Tune. Aber es gibt hier ganz selten eine Steigerung, und zwar nenne ich die gerne mal einen What the Fuck Tune. Ein Track, der die einfach schlicht und einfach spruchlos macht oder ich mir irgendwelche Wörter muss zusammensuchen, dass man zumindest einigermaßen beschreiben kann. Und da haben wir genau so einen What the Fuck Tune. Und zwar von einem relativ frischen Label namens Maya. Der Artist nennt sich der Organism und der Track selber heisst A Faith. Hintergrundinfos, Trackliste, der Podcast von dieser Sendung zum Gratis-Download und noch vieles mehr findest du auf srf.ch/mentalx. Selbstverständlich bekommst du ab der 11 Uhr oben auch noch die Sendung gratis auf iTunes als Download. Hey, schönes Wochenende! Tracks habe ich in den letzten 17 Jahren hier auf SRF 4, wo ich die Sendung Mental X Electronic mache, schon Dutzende gespielt. Aber, und das muss man auch dazu sagen, ich bin nie so wirklich ein Fan von der Original-Mobi-Tracks. Ich finde, Dreamixes, die noch früher auch schon anfertigen lassen hat, die sind immer grandios. Ich mag mich erinnern zum Beispiel an Junkie XL. Der Timo Maas hat dazu mal den Mobi remixed. Aber auch so Trans-Superstars wie zum Beispiel der Pal van Dyk. Und irgendwie ist dann immer etwas richtig Cooles rausgekommen. Umso mehr habe ich mich selber auch erstaunt, wo der Mobi mal Hand angelegt hat an einen Track. Und zwar für eine befreundete Indie-Pop-Band namens Adult Videos. Das Teil ist wirklich super hot. Und zum zweiten Mal heute oben mit dabei ist der Mobi Remix von Break. Close until she Sound. Juhu, juhu, absolutes Rave-Monster. Und im Original von East Café vor einem halben Jahr rausgekommen. Das Teil ist aber jetzt neu editiert und remixed worden von Sommen. Und was dabei rausgekommen ist, jetzt hörst. Ich hoffe, du kannst schön laut daheim aufdrehen. Was für ein Monster. One Silent Cloudburst heisst und kommt in 3-4 Wochen auf Manual Music raus. einer von meinen Lieblingsrosen, nämlich You and a Real Heart heisst das Teil. Und ist ein Remix von Julie Lee. Wirklich wunderbar, sehr technoid und zwischendurch sogar noch ein bisschen spacig. Hey, hat eigentlich irgendjemand diese Woche irgendwo den Artikel gelesen? Und zwar, wo der Booker von der Street Parade über das diesjährige Programm geredet hat. Er hat ja dann ganz gross angekündigt, ja, alles, was so EDM-Trash ist, wo uns die letzten 4-5 Jahre indoktriniert worden ist, das geht weg. Er macht jetzt auf Underground und es wird glaubwürdig sein und Techno. Und ich fand, naja, okay, klingt irgendwie noch interessant. Bis ich den Headliner gesehen habe und gefunden habe, hey, yeah, also Glaubwürdigkeit Underground und Dubfeio und Monika Kruse, das ist wirklich so ein bisschen das Basic-Programm. Hey, ich kann einfach nur sagen, genau der Dubfeio-Sound, das ist so ein bisschen 2013, aber na gut. Wenigstens erwartet uns ein bisschen anständiger Sound, weil die letzten 2-3 Jahre ist wirklich sehr, sehr politisch gesehen. Mal schauen, ob ich mich intensiv noch um Street Parade hier in der Sendung kümmern. Es kommt noch ein bisschen darauf an, ob der Booker fähig ist, doch noch ein bisschen ein breiteres Publikum anzusprechen, anstelle von diesen typisch deutschen Techno-Freaks. Interference. So ja, habe ich die heutige Episode Mentalix Electronic auf SRF Virus genannt. Und im Fokus steht wirklich Technosound aus Italien. Und genau aus Italien kommt das junge Duo da. Und zwar nennen sie sich Riesen, also auf Deutsch Grossi. So, klar. Okay, jetzt muss man aber dazu sagen, dass sie eigentlich erst gerade 3 Tracks rausgebracht haben, aber unter einem extremen Push vom Massio Plex, na klar, dem ein Technomeister schlechthin steht. Und das liegt daran, wenn du so in den letzten 2-3 Jahren mal ein Boiler Room Video gesehen hast, insbesondere natürlich das vom Massio Plex, ist das sicher diese eigenartige Person aufgefallen mit dem Elm-T-Shirt. Und im Internet kursiert eben das ganze Gerücht über den Typ, eben den Elm Guy. Und genau der Typ steckt mit seinem Studiopartner hinter diesem Projekt. Und das erklärt natürlich, warum er so grossen Support kriegt. Aber Riesen sind tatsächlich gross musikalisch. Was sie hier im Moment auf den Markt bringen, das ist wirklich unglaublich. Hier hören wir mal rein. Das sind Riesen mit Rage. We'll be right back. So gerade im Moment, zumindest zu den Shootings da in Sachen Techno-Produzenten, hat gerade ein paar sehr erfolgreiche Tracks am Start, unter anderem bei der Monika Kruse, ihrem Terminal M-Label oder auch hier auf einem Klingklong, ein bayerisches Label, wenn es mir recht ist. Wo bekommst du das Wochenende den energetischen Sound? Ja gut, also sicher mal im Hive, aber auch garantiert im Nordstern. Was, wie und wo und wenn passiert, für das habe ich ja meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. In Zürich tobt der Christopher Street Day und dementsprechend gibt es auch viele Open-Air-Partys, zumindest bis Mitternacht. Und an der einen oder anderen bekommst du sogar noch richtigen Underground-Sound und nicht nur immer das ewige, sehr cute, geschwülstige Tribal-House-Ding. Wo du aber sicher richtig guten Sound bekommst, das ist am Morgen zu oben im Hive Club. Aus Israel kommt nämlich der Shlomi Abo und aus Deutschland der Björn Wilke. Beide wirklich fantastisch und seit Jahren äußerst erfolgreich. Und das eben zu Recht keine Hype-Acts. Im Alexi, ebenfalls in Zürich, spielt am Morgen zu oben Beta und Unterstützung bekommt das vom Small Town Collective. Während in Basel kannst du natürlich immer ins Nordstern gehen. Morgen zu oben zum Beispiel zum Johannes Brecht, zu Undercut. Das Ganze steht unter der Rubrik Dynamic Showcase aus Hamburg. Dynamic ist das Label vom Solomon. Er ist selber nicht am Start, aber mit Undercut ist wirklich ein fantastischer Live-Act mit von der Party. Du kannst natürlich morgen zu oben am Samstag auch in Luzern in Schuhe gehen. Da bekommst du Jimmy Jules. Während im Rock bekommst du einen klassischen Tech-House-Sound von Miguel Puente und von Patrick. Hintergrundinfos zu dieser Show, Playlisten und gratis Downloads von der Sendung bekommst du auf srf.ch/mentalx. Selbstverständlich bekommst du hier einen Podcast auch noch heute oben auf iTunes for free. John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. sind so unfassbar talentiert. Ja, es ist eben wieder der Prosperec aus Holland runter. Und schon in meinem Best-of 2016 war er vertreten. Er gibt ja wirklich nur sehr spartanische Tracks raus. Letztes Jahr einen, dieses Jahr bis jetzt einen. Und auch der ist wieder ein Anwärter bei einem von diesen Top-Tracks im Jahr 2017. Das ist der wirklich grandiose Prosperec mit Breaking Point. Schon jetzt ein richtiger Klassiker, oder? Yeah. aus Brasilien, und zwar vom Gabe. Und ein Focus entdeckt worden ist der Produzent übrigens vom Dinox. Der hat so Anfangs Nullerjahre ein Label namens Sprout gehabt. Gut, ich nehme an, Sprout gibt es immer noch, aber es tut praktisch keine Outputs mehr geben. Auf jeden Fall, jetzt ist auf Selador, das Label von Dave Seaman. Und das da ist, naja klar, eben Brasilianer, die haben immer mal gewisse Wärme, egal ob sie jetzt Haus oder vielleicht Techno machen. Richtig, richtig gut. Gabe, mit Fokus. We'll be right back. Electric Night von Alex Weidel. Ja, so ein perfekter Spacer, sprich ein perfekter Transo, und zwar auf dem altehrwürdigen Label, nämlich Stellar Fontaine. Hey, ich bin jetzt schnell rausgegangen und es ist immer noch wahnsinnig mild. Und beim Reinkommen ins Radiostudio, du musst dir vorstellen, also Virus, der ist so auf einem Flügel, und gerade beim Eingang, da haben wir das Studio 1, und dort sind sehr viele Konzerte, und sehen uns so herzlich willkommen, das Labyrinth-Ensemble. Aber dann steht ganz groß und fett angeschrieben, Ruhe. Also gut, wenn ich an das Labyrinth-Ensemble denke, dann kommt mir alles andere in den Sinn, nur nicht Ruhe. srf.ch/menschlex, da findest du alle Infos fürs Weekend. and Interference. So habe ich die heutige Episode Mental X Electronic genannt, mit brandneuen Sounds aus Rom, aus Venedig und ziemlich abgedrehtem Material aus Montreal. Hast du später eingeschaltet? Kein Problem. In guter Stunde kannst du die komplette Sendung als Podcast gratis downloaden oder besserf.ch/mentalx und selbstverständlich auch als Mental X Electronic auf iTunes. So, das da ist wirklich wieder mal eine wirklich von diesen total kranken Platten, da passt auch irgendwie das Label sehr gut dazu, nämlich Clinic Music, und zwar Hysteria von Albert R. Mit dieser Nummer verabschiede ich mich von euch von heute und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr am nächsten Freitag ab der 7. Oktober wieder live mit dabei seid. Ich bin der Mental X und ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Gute Nacht. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.